Bei den Hosen dominieren tiefe Bundfalten, der Bund sitzt direkt unter den Armen, 80 cm Beinweite in Kniehöhe und 45 cm an den Aufschlägen. Sehr beliebt sind Jacketts mit 90 cm langer Rückennaht, verdeckter Knopfleiste, 9 cm ausladenden Schulterpolstern, zwei Brusttaschen und abgeschrägten Seitentaschen. Sie werden vorzugsweise mit weißen Hirschlederwesten getragen. Die Schuhe sind spitz, beliebtes Material ist hellbeiges Kalbsleder oder farbiges Wildleder. Hüte werden in Porkpie-Form oder mit 15 cm hoher Krone getragen. Die Farben sind wie immer nur durch das Spektrum begrenzt. The New Yorker, 1941. Da saß er an einem Tisch, leicht nach vorne gebeugt, als sei der Tisch ein Klavier. Sein Anzug war schrecklich beigebraun, seine Krawatte, trug er überhaupt eine Krawatte? Wenn ja, passte sie nicht zum Hemd, das war auch schon ein wenig älter. Ungeputzte Schuhe, braun wie der Anzug. Haben sich Michael Jackson, Prince und Whitney Houston je so irgendjemandem gezeigt? Wenn ihr Leben ihnen etwas erzählt, dann werden sie es tun. Als dieser Artikel im New Yorker erschien, war Ray Charles 9 Jahre alt und seit 3 Jahren nach einem Unfall erblindet. Da schon damals jeder eine Vorstellung von New York hatte, wird auch er eine gehabt haben. Aber vom New Yorker, von diesem Blatt für die oberen 10.000, zumal Charles aus einer ganz anderen Ecke kam, von weit unten, wo die Schwarzen, wenn sie Pech hatten, und sie hatten oft Pech, ohne besonderen Grund, nur eben weil sie schwarz waren, aufgeknüpft werden konnten. Ray Charles Robinson kam aus Albany, Georgia. Und weil das Leben nie eindeutig ist, liebte er diese Gegend. Oder erinnerte sich wenigstens liebevoll an sie. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear moonlight through the pines. Dort zu Hause, wenn zu Hause dann doch mehr sein sollte als der Ort, wo sie dich reinlassen müssen, hatte er zum ersten Mal an einem Klavier gesessen, bei einem Nachbarn, bei Wiley Pittman. Oh no, he's long been dead. Ich habe ihn nie wieder gesehen, erinnert sich Ray Charles, leider nie, erst schon lange tot. Er starb, als ich noch der Teenager ohne Erfolg war. Er hat von meiner musikalischen Karriere nichts mehr mitbekommen, auch meine Mutter nicht. Das bedauere ich, denn die beiden waren so wichtig für mich. Sie haben die Grundsteine meines Lebens gelegt. Als seine Mutter starb, war er 15. Im selben Jahr, 1947, starb sein Vater. Ray Charles hatte seit einiger Zeit in Florida gelebt und dort an einer Blindenschule eine Ausbildung erhalten. Dann seine erste Band mit 17, das Maxim Trio, Musik in der Art von Nat King Cole. 49, 50, 51 die Westküste rauf und runter, Tanzbands in Seattle, Begleiter von Lowell Fulston und Ruth Brown, Jazz in New York. New York's my home, sang er später mal. War New York nun wirklich sein Zuhause? Nein. Er wusste, dass er anders spielen musste, wenn er etwas werden wollte. Er war sich darüber klar, dass ein eigener Stil nötig war. Bei Atlantic, bei einer Schallplattenfirma, die im Bereich des Rhythm and Blues Wege öffnete, hatte er die Möglichkeit dazu. My Jesus is all the world to me war ein Spiritual, ein geistliches Lied, ein Lied aus der Kirche der Schwarzen, das Jesus und Gott pries und baldige Erlösung und Morgen und friedliche Zukunft. Aus diesem Spiritual machte er etwas ganz anderes, etwas ganz und gar Weltliches. Eine Frau erlöste, I got a woman, und sie war gut zu ihm. Oh, sometimes sometime, and you know that I'm getting a little worried now. Oh, but I don't care, I don't care, because it's all, oh, oh, oh, it's all right now, now. Yeah, it's all right. I want y'all to know that I got a woman with a fire with me. Yes, I have. I got a woman way over town, good to me. Why, no, she give me money, I'm in need, yeah. She kind of friend indeed. I got a woman way over town, oh, good to me. Yes, I have. She says I love it early in the morning. For me, I think it would have been more difficult for me in today's age. Für mich, meint er, für mich wäre es heutzutage schwieriger gewesen als damals, denn heutzutage fehlen in den Schallplattenfirmen Personen, die Musik hören, erkennen können und die ihre Füße mit der Musik zusammenbringen. Heute sitzen dort Anwälte und Buchhalter. Nichts gegen Anwälte und Buchhalter, aber unglücklicherweise hören sie keine Musik, die roh ist, unbearbeitet, nackt. Sie hören nichts, bei dem sie sagen, ich weiß nicht, was dieser Kerl hat, aber er hat etwas. So etwas braucht man in diesem Geschäft, wenn man mit Neulingen zu tun hat. Als ich unerfahren und ungeschult war, war von mir selbst noch wenig zu sehen, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, Nat King Cole und Charles Brown zu imitieren. Jemand musste daher in der Lage sein, in mir das dahinter zu erkennen. Ich glaube, ich hätte heute keine glückliche Zeit, weil es in diesem Geschäft nur noch Menschen gibt, die erzählen, wie und warum man etwas zu tun hat. Damit würde ich wohl nicht allzu lange klarkommen. And Charles Brown and people like that. So you had to be able to see something else in me beyond that. See, and this is what I mean. You know, I don't know. I think I would have had a pretty tough time because they have a lot of people nowadays who tell you what to do and how to do it. And I don't know. I might not have got along with that too well. Das war die eine Seite. Die andere war eine ganz andere. Die andere war die unvereinbare Verbindung, die Verbindung der unvereinbaren Ausdrucksmittel Blues und Gospel, Blues und Spiritual, diesseits und jenseits. Big Bill Brunsey, Bluesänger, artikulierte das allgemeine Entsetzen. Er hat eine gute Stimme, aber es ist eine Kirchenstimme. Er sollte in der Kirche singen, Blues und Spirituals zu mischen ist verwerflich. Verwerflich, weil die Spirituals dann nicht mehr von Jesus handeln, von dem man nicht verstoßen werden will und von dem man sich Versöhnung und Erlösung erhofft, sondern von Frauen, von denen man nicht verstoßen werden will, von denen man erlöst werden will und mit denen man versöhnt werden sein will. Die Formel ist einfach. Das Spiritual wird erotisiert, der Blues mit der religiösen Ekstase aufgeladen wird ekstatisiert. Denn selbstverständlich sind die über den gemeinsamen Gesang vermittelten Gospel-Ekstasen sexuelle Ekstasen in religiösem Gewand. Und erotisch war der Blues eh. So einfach war es eben nicht. Im kommerziellen Rhythm and Blues US-amerikanischer Großstädte waren die Gospelklänge tabuisiert, weil sie die Geschichte der schwarzen US-Amerikaner im Süden repräsentierten. Denen zu entkommen waren die Schwarzen in die Städte des Nordens gekommen. Deren Aktualität versuchten sie in den Dancehalls hinter sich zu lassen, in denen die Rhythm and Blues Bands spielten. Zum Klang des Ghettos konnten solche archaische Klänge erst werden, als die Schwarzen aufhörten, ihre Geschichte zu vergessen und sich stattdessen wutentbrannt an sie erinnerten. Black is beautiful. Der Rückgriff auf Gospel nicht als Rückgriff auf Religiosität und keiner auf einen Ersatz oder Behelf, sondern als Beschreibung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit US-amerikanischer Geschichte. Musik quasi als sozialhistorischer Vorgang. Soul als gemeinschaftliches, sinnstiftendes Merkmal der Schwarzen. Soul Brother Ray. Charles ging noch weiter. Er verließ den Schutz des Vergleichenden, der Metaphorik und führte einen Orgasmus vor. Er führte einen Orgasmus vor und feierte ihn im Ruf- und Antwortschema des Gospel. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing all right. Yeah, yeah. All right. See the girl with the red dress on. She can birdland all night long, all right. Yeah, yeah. All right. When you see me in misery, come on, baby, see about me, not yet. Yeah, yeah. All right. I'ma tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yeah. If you don't do right, if you don't do right, tell me what I say, tell me what I say, tell me what I say, tell me what I say right now, tell me what I say, yeah, tell me what I say, cause I wanna know, say that I wanna know right now, whoa, whoa. Said I wanna know, yeah. Said I wanna know, no. Said I wanna know, yeah. Er klagte, er wimmerte, er schluchzte, er schrie. Keine Schmerzensschreie, Lustschreie. Baby, shake that thing, baby, feel so good and it's alright and one more time. Er war der Hohepriester, das, so ein Werbeslogan, das Genie. It's nice to be thought well of. Es ist schön, sagt er, wenn andere so über mich reden. Ich muss sagen, es macht mir ein schönes Gefühl, wenn so über mich geredet wird, wie jeder andere auch, höre ich gern solche Dinge. Er kokettiert. Man hört es an seinem Tonfall am Ende dieser Aussage. Koketterie mit sich, na gut, aber auch Koketterie mit seinen Songs? Oder Koketterie als Fortsetzung über die Musik hinaus oder weil er nicht darüber reden kann? Koketterie mit der Ekstase? Da wurde doch die versprochene Ekstase wirklich. Hier und jetzt, sofort auf der Bühne. Mit ihm und den Raylettes, seinen Sängerinnen und dem Publikum. Und alle wissen, worum es geht. Und er kann nicht darüber reden. Was ist Soul? I will tell you, it's a simple thing. It's very simple. For me, soul music only means that you are able to take a song and make what you are singing convincing. In other words, it's the same as an actor. Soul Musik ist eine einfache Sache, das ist eine sehr einfache Sache für mich. Soul Musik bedeutet nichts anderes als das. Nimm einen Song und überzeuge die Menschen von dem, was du singst und ausdrücken willst. Es ist dasselbe wie bei guten Schauspielern. Man vergisst, dass es nur ein Spiel ist. Die Seele wird nach außen gestülpt, man weint oder wird wütend und ist drin in der Geschichte. Das Gleiche mache ich mit Soul-Musik, nur mit dem Unterschied, ich singe Noten, anstatt zu reden. Wenn ich jedoch voller Seele singe, nehmen die Menschen an, das sei Teil meiner persönlichen Erfahrung. Then I can make the people think what I'm singing about is my personal experience. Und wie war die? First of all, Let me explain something to you, then I have to go, but I want this to be... Ich will es so erklären. Betrachten wir Amerika als die Mutter, die Bürger als Kinder. The same way as you would look at a parent, you know, as a mother and father, for instance, a mother. A child can be very disobedient, can do some things that will make the parent, will make the mother very angry. Manchmal sind Kinder sehr ungezogen, aber die Mutter versucht, etwas für sie und ihre Probleme zu tun. Amerika ist ein fantastisches Land mit einer Gesellschaft, die ihre guten und schlechten Seiten hat. Die Sache ist, ich sehe gerne die guten Seiten. Viele Menschen rund um den Globus versuchen, nach Amerika zu kommen. Sie würden sterben, um hinzukommen. Irgendwas muss es also haben. Natürlich gibt es Probleme. Es ist aber wie mit der Mutter und ihrem Kind. Die Mutter liebt ihr Kind trotzdem und das Kind die Mutter. Man kann jedes Problem lösen. Das ist meine Haltung. The mother loves the child, but that's not because the child don't have problems, or that's not because the child don't sometimes be disobedient and do things that make the parent mad. You see, but what you do when you have problems, you try to fix them. That's my attitude. Meist ist das Hochziehen eines O-Tons, also dessen Hörbarwerden während der Synchronisation, nichts weiter als ein Stilmittel. In diesem Fall ging es um etwas anderes. Der Klang seiner Stimme, der Tonfall, den er wählte, stand in krassem Gegensatz zu dem, was er sagte. War der Inhalt seiner Antwort versöhnlich, hoffend, meinetwegen sogar an der Realität vorbei, also an der geschichtlichen Realität, so war seine Stimme laut, erregt, voller Nachdruck, heftig und hart. Noch einmal eine kurze Passage dieser Antwort, diesmal ohne Übersetzung. A child can be very disobedient, can do some things that will make the parent, will make the mother very angry. She doesn't like it at all, you know? She doesn't approve at all, okay? All right, but what she tries to do is to do something about this child and his problem. Isn't that so? And so what you do, America's a great country. If I was gonna write a song about it, I would. Tell me, baby, tell me the truth. Tell me, honey, what are you gonna do? Tell me, baby, please tell me, what have I done? I took you in right off the block. You were beat and ragged as a mob. Tell me, babe, please, please tell me, what have I done? Wir sind immer noch in den 50ern. Bis 1959 hatte er bei Atlantic innerhalb von 2,5 Jahren 6 Langspielplatten herausgebracht, wurde von diversen Akademien mit Schallplattenpreisen überschüttet, das Fachblatt Downbeat hatte ihn zum besten Jazzsänger erklärt und die Music Operators Association zum populärsten Interpreten im Jukebox-Geschäft und ein Auftritt beim Newport Jazz Festival war zum beispiellosen Triumph geworden. Dann, in den 60ern zum ersten Mal, gab er seine Songs manchmal aus der Hand. In Überschätzung der Macht, die eine expressive Stimme tragen kann, ließ er sich Schnulzen aufdrängen, die selbst ihn erschlugen. Da bestehen Unterschiede, sagt er, die, wenn man die Songs kennt, sicherlich auch herausgefunden werden. Zudem sind Schnulzen oder Großorchester nicht der Normalzustand bei mir, dennoch stehe ich einem Orchester immer noch positiv gegenüber. Ein Orchester könne man nach Belieben verkleinern. Man könne mit 3 Musikern spielen oder mit 25. Sein ganzes Leben wollte er mit einem Orchester spielen. Als Kind hatte er Count Basie, Artie Shaw und Duke Ellington angehimmelt. Mit Orchester war er flexibel. Brauchte er einen fetten Sound, bekam er ihn. I'm Alabama bound. Don't want no heebie-jeebies hanging around. Just gave the meanest chicken man on earth. Whoa, all I'm worth to plant my tootsies in an upper berth to hear that choo-choo sound. I know that soon we're gonna cover ground, so I will shout it so the world can know. Here I go, I'm Alabama. Und dann erweiterte er sein Repertoire. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's, those happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart, yeah. I Can't Stop Loving You war ein Lied, das Don Gibson geschrieben hat. Don Gibson war Country-Sänger. Und dieses Lied erschien 1962 auf einer Charles-LP, die er Modern Sounds in Country and Western Music genannt hatte. Songs von Don Gibson, wie gesagt, Songs von Eddie Arnold, Floyd Tillman, Jimmy Davis, Hank Williams und Felix und Butler Bryant. Allesamt Country-Sänger oder, wie die beiden Bryants, Songschreiber für diese. Nanu. Sam Clark war damals Präsident von ABC Paramount. Charles war zu dieser Firma gewechselt. Als Charles gegenüber Clark den Wunsch äußerte, ein Album nur mit Country-Musik zu machen, antwortete der: Du hast so lange darauf gewartet, nach oben zu kommen. Wenn du jetzt so etwas machst, werden dir einige deiner Fans den Rücken zukehren. Das Gegenteil passierte. 4 Songs wurden als Singles veröffentlicht. I Can't Stop Loving You und Born to Lose, You Don't Know und Careless Love. Alle kamen in die Billboard Pop Charts. I Can't Stop Loving You war 5 Wochen lang Nummer 1, das Album selbst 2 Jahre lang in den Charts und darüber hinaus das erfolgreichste, das Charles je aufgenommen hatte. Die Weißen hatten eben mehr Geld. Dass ein Rhythm and Blues, Soul- oder Jazzsänger Country-Musik singen und trotzdem zu einem nationalen Monument werden konnte, war neu. Aber was heißt schon Country? So richtig Country waren diese Titel nicht. Sie waren von ihm für ihn arrangiert. Eine Schnulze blieb eine Schnulze und ein im Hank Williams Original getragenes Hey Good Lookin' ließ er swingen. Hey Good Lookin', what you got cookin'? How's about cooking something up with me? Hey sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? Bill, yeah, know a spot right over the hill. That's soda pop and the dancing free. So if you wanna have fun, come along with me. So hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Richtige Country Musik machte Charles erst viel später. Und dann hatte eine Schnulze einen Augenblick, der sie befreit. Und eine Spannung in Ray Charles' Stimme, ein paar dahingesungene Worte neben der Melodie, die eben diese Schnulze im Duett mit Willie Nelson würdevoll erscheinen lassen. He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me, I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the altar, of the sun. Oh, I believe they were praying. There was thunder on the throne. Oh, yeah. if you love music, you can, and if it's in you, you know, you can just go and fit in. Wenn man Musik liebt, sagt er, wenn sie in dir ist, kann man sich an die rechte Stelle bringen. Ich habe tatsächlich ein aufrichtiges Gefühl für Country-Musik, Jazz, den Blues, klassische Musik. Das heißt nicht, dass ich jede Country-Musik mag, jeden Jazz, jeden Blues oder jede klassische Musik. Es hängt davon ab, was es ist und wer es macht. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben sehr viel Musik gehört, schon als Kind unterschiedliche Musik. Sie war das Einzige, dem ich wirklich meine Aufmerksamkeit schenkte. Musik. Das Resultat war, dass ich weiß nicht genau, ich fühle Musik in all meinen Knochen, das ist meine ganze Existenz. Ich habe gespielt und gesungen, was ich für mich gut anfühlte, und danach kam jemand, der dem erst einen Namen gab. So as a result, it turned out that I was very, very, I don't know, I just felt music all throughout my bones. You see, that's my whole existence really is music. So I just play and sing whatever feel good to me, and after that I let everybody give it the name that they're gonna give it. So einfach kann es dann doch sein. Er liebt Beethoven, weil eben auch dieser Mann Seele habe. Musik, die er, Charles, fühlen könne, die ihn tief drin erreicht. Er mag Chopin und Tschaikowski, aber Beethoven wäre er gerne mal begegnet. Dafür traf er Duke Ellington, Art Tatum und Sud Sims und andere bekannte Zeitgenossen. Dieselbe, so sagt er, dieselbe Qualität, damit ist er zufrieden. Und obwohl fast alle aktuellen Musikstile auf den Soul zurückgehen, hält sich Charles, wenn es um das Moderne geht, zurück. Erst einmal hänge modern von dessen Definition ab, also müsse er vorsichtig antworten. Natürlich möge er modernen Jazz, aber mit Rap könne er nichts anfangen. Der Sprechgesang bedeute ihm musikalisch nichts, schließlich spreche er sein ganzes Leben lang. Als Musiker stimuliere das seinen Geist nicht, da brauche er Oscar Peterson. Der holt aus einem Klavier alles heraus. I'm like a stranger, stranger in my own hometown. I'm like a stranger. Some folks I've known since my childhood just don't seem to want me around. I came home with good intentions about 5 or 6 years ago. I did. I came home with good intentions just about 5 or 6 years ago. My hometown won't accept me, and I just don't feel welcome here no more. Now, play it. I know. a house on a hilltop. But you see, I'm a family man. I work hard in my kind of business, doing the very best I can. Manchmal klang seine bis ins Kastratenhafte übersteigerte Kopfstimme gespenstisch immateriell, schrieb das Rocklexikon. Doch immer wieder fand er auf dem Boden seiner handfest erotischen Blues-Tradition zurück. Manchmal wagte er sich mit Liedern wie Stevie Wonder's Living for the City, mit Little Milton's We Are Gonna Make It oder mit seinem Album A Message for the People in die Nähe von Sozialkritik. Manchmal plädierte er dafür, im Fall von Richard Nixon, einen Präsidenten abzuwählen. Der hat ihm gesagt, wir wollen ja gar nicht, dass alle Menschen gleich sind. Manchmal traf man ihn auf Galas anderer Präsidenten, in diesem Fall war es Ronald Reagan, von dem man wusste, dass er mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aber auch gar nichts im Sinn hatte, und manchmal sang Charles America the Beautiful. Er hatte seine Rauschgiftgeschichte und hörte mit Heroin nicht etwa deshalb auf, weil es ihn umbrachte, sondern weil es so aussah, als könnte es seine Familie in Schwierigkeiten bringen und er am Ende vielleicht sogar in einer Gefängniszelle verrottet wäre. Ray Charles war und ist ein Symbol. Ein blinder Schwarzer, der es geschafft hat. Und das nicht als Vorzeigeneger Hollywoods, auch nicht als Sinatras bester Freund, sondern mit seinem Teil durch und durch schwarzer Musik. Und wenn er nicht schon blind gewesen wäre, hätte ihm Dizzy Gillespie seine Trompete über den Kopf gehauen. He's another genius. I mean, he see, people like that, like Dizzy Gillespie or Charlie Parker or Art Tatum, or if you talk about singers and you say people like Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, or Barbara Streisand, when they open their mouth and sing one note or play one note on the piano, you know who they are. Dizzy Gillespie war ein weiteres Genie, sagte er. Leute wie er, wie Charlie Parker, Art Tatum, oder wenn man über Sängerinnen redet, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Barbara Streisand, wenn sie den Mund aufmachen und eine Note singen oder eine Note spielen, weiß man, wer sie sind. Dizzy Gillespie, der verstorbene Trompeter, war sein Freund. Aus seiner Ära, aus seiner Zeit. Well, yes. And I mean, I could say time always seems to go faster, but in the earlier years it was slow, if you know what I mean. Die Zeit, resümiert Ray Charles' 40 Jahre Karriere, schien immer schneller zu vergehen. In den frühen Jahren verging sie langsam. Die ersten Jahre waren sehr hart, daher verging die Zeit langsamer. Mittlerweile haben sich die Dinge beruhigt und meine Karriere hat sich stabilisiert, und so vergeht die Zeit nun schneller. Doch mein alltägliches Leben hat sich nicht verändert, nicht wirklich. Mein Leben war, die Basis meines Lebens war immer die Musik, soweit ich mich erinnern kann. Also hat sich mein Leben kaum verändert, abgesehen davon, dass es mir heute besser geht als damals, als ich Teenager war. Pretty much the same, except for the fact that I'm doing a lot better now than I was when I was a teenager. Ray Charles, urteilte der New Yorker, inzwischen wird er von dieser Zeitschrift gehört haben. Ray Charles ist der einzige Jazzkünstler, der durch einen überdimensionalen Erfolg nicht korrumpiert wurde. Wo did I say? Diese lustvolle Klage, die klagende Lust, hat er irgendwann einmal als 15-Minuten-Version gespielt. Damals. Als 15-Minuten-Version wurde sie auf irgendeiner LP festgehalten. Damals. Zufall, wie er sich erinnert. Er hatte mit seiner Band ein Engagement in einem Club. Etwa 10 Minuten vor Ende der vertraglich vereinbarten Auftrittszeit bemerkte die Band, dass sie mit ihrem Repertoire durch waren. Alle Songs, die vorgesehen waren, waren gespielt. Einen wiederholen, um Himmels Willen. So kam What Did I Say auf diese Länge. Sie spielten das Thema immer und immer wieder, bis zum Ende der vertraglich vereinbarten Auftrittszeit. My World heißt Charles' letzte LP. Was für ein Titel für einen 61-Jährigen. Vielleicht die 70., möglicherweise die 80. LP, die er gemacht hat. Ein Song daraus, ein Song aus My World, dieser nach vorne gerichteten Rückkehr ist So Help Me God. Wenn es ihn gibt, möge er das tun. I am lost. I've been led astray. Once again I need your light and love to lead the way. I know I don't deserve it, but I promise it's the end. So if you rescue me just one more time, you'll never have to do it again. So help me, God. Help me, God. Help me, God. Help me, God. Help me, God. It's the truth. I can't tell you a lie. Sie hörten eine Sendung von Knut Benzner.